Sie stand im Staub der Straße und sie sagte, nimm mich mit. Es wird dunkel, es ist weit noch bis zur Stadt. Ihren schwarzen Augen konnte ich nicht widerstehen. Und beim ersten Blick, da war ich schon schachmatt. Oh, wie schnell das ging, als ich Feuer fing. Sie sagte, Mykonos, ich muss nach Mykonos. Denn im Zauber dieser Stadt bin ich verloren. Mykonos, fahr nach Mykonos. Diesen Gassen hab die Treue ich geschworen. Mykonos, ich muss nach Mykonos. In ein kleines Haus nicht weit vom weißen Strand. Mykonos, es ist Mykonos, wo ich das Ziel meiner Sehnsucht fand. Noch ein Gläschen Wein, das wär doch gar nicht schlecht. Denn das Haus am Meer läuft uns doch nicht davon. Auch ein Küsschen ganz in Ehren, das war ihr schon recht. Und auf mehr von ihr, da freute ich mich schon. Und sie sagte, du, komm und fahr schon zu. Sie sagte, Mykonos, ich muss nach Mykonos. Denn im Zauber dieser Stadt bin ich verloren. Mykonos, fahr nach Mykonos. Diesen Gassen hab die Treue ich geschworen. Mykonos, ich muss nach Mykonos, in ein kleines Haus nicht weit vom weißen Strand. Mykonos, es ist Mykonos, wo ich das Ziel meiner Sehnsucht fand. Fuhr so schnell ich konnte zu dem kleinen Haus am Meer. Und sie schaute mich so vielversprechend an. Da hörte ich drei Kinder rufen, Mami, bist du da? Aus dem Hause kam ein Baum von einem Mann. Und mit weichen Knien wollte ich nur noch fliehen. Sie sagte, Mykonos, ich muss nach Mykonos. Denn im Zauber dieser Stadt bin ich verloren. Mykonos, fahr nach Mykonos. Diesen Gassen hab die Treue ich geschworen. Ich muss nach Mykonos, in ein kleines Haus nicht weit vom weißen Strand. Mykonos, es ist Mykonos, wo ich das Ziel meiner Sehnsucht fand. Mykonos, ich muss nach Mykonos. Denn im Zauber dieser Stadt.